Ephesians 3, verse 4 and 5. He said, whereby when you read, you may understand my knowledge in the mystery of Christ. To understand my knowledge in the mystery of Christ, which in other ages was not made known unto the Son of Man, as it is now revealed unto his holy apostle and prophet by the Spirit. Praise the Lord. Amen. Amen. He's been revealed to the sons alone today. Es ist heute durch zu den Söhnen allein offenbart worden. Amen. Amen. Remember in the old, there were things revealed to the prophets. Erinnert euch, im alten Bund wurde den Propheten Dinge offenbart. Are you getting it? Elijah was a prophet. Joshua was a prophet. Jeremiah, they were a prophet. They wrote things. Amen. Mm-hmm. The Lord revealed things through them. Der Herr hat den Propheten im alten Bund Dinge offenbart. And the disciple, he wrote things, he revealed things through them. Und auch den Jüngern hat Jesus Dinge offenbart. But now the sons. Aber jetzt sind es die Söhne. Praise the Lord. Amen. Amen. Amen. Our message is directly from Christ Jesus. Unsere Botschaften hier kommen direkt von Christus Jesus. It is through revelation we have knowledge and not through information. Und durch Offenbarung haben wir die Erkenntnis, nicht durch Information. It is through revelation we know Christ. Durch Offenbarung erkennen wir Christus. Through information, you will never know Christ. Durch Information wirst du niemals Christus sehen. Amen. Amen. Information is what you can see. Information ist das, was du sehen kannst. Revelation is what you cannot see. Offenbarung ist das, was du. Are you getting it? If you look at John 14, you know the Philip, they said, reveal the Father to us, because we can see that, you know, you sweat like us, you are hungry like us. You can. For them, it was all about information about Jesus. In Johannes 14 hat Philippus gefragt, Herr, zeig uns den Vater, weil es ihnen nur darum ging, was sie sehen konnten. Sie haben gesehen, dass Jesus geschwitzt hat wie sie, da war, wie sie gegessen hat wie sie, weil es ihnen um Information ging, aber nicht um Fragen. Praise the Lord. Amen. Amen. And Jesus said, you know, if you have seen me, you have seen the Father. Jesus hat gesagt, wer mich gesehen hat, hat auch den Vater gesehen. Let's go to Acts 16, please. Wir lesen Acts 16. From verse 25 and 26. Acts 16, 25 and... Apostelgeschichte 16, Vers 25 Let me see. No, it's not Acts. No. It's Romans. It should be Romans. Romans 16. Wir lesen Römer 16. Romans, please. Römer 16, 25 and 26. It's now, he said, now to him that is of power to establish you according to my gospel and the preaching of Christ Jesus, according to the revelation of the mystery, which was kept secret since the world began, but now is made manifest, and by the scripture of the prophet, according to the commandment of the everlasting God, made known to all nations for the obedience of faith. Faith is Christ. Christ is faith. Amen. It's our faith. Amen. Obedience of Christ. Zum Glaubensgehorsam. Glaube ist Christus und Christus ist Glauben. Amen. Amen. It is by obeying Christ that we have revelation. Und es geht darum, Christus zu gehorchen. Amen. You know, the Bible, we are not talking about the natural understanding, but the spiritual understanding. Wir sprechen hier nicht vom natürlichen Verständnis, sondern vom geistlichen Verständnis. To believe it is finished. You are already here, for example. Zu glauben, dass es wirklich gebracht ist, beispielsweise, dass du geheilt bist. When the doctor's report is clean and clear. Wenn der Arztbericht klar und deutlich was telling sagt, you that things are getting worse. Und dir sogar sagt, dass es schlimmer und schlimmer wird. To believe you are rich. When you cannot even buy common Coca-Cola to zu drink. Glauben, dass du your account is so red. Amen. You know, if you compare your bank, the red, how red it is to blood. You can't see, your account is more even red than blood. Praise the Lord. Amen. Again, spiritual understanding and natural understanding are two different things. Amen. It takes spiritual understanding to know that you are rich. Everything is wonderful when you cannot even give account of anything. To believe. Und es erfordert das geistliche Verständnis, um zu glauben, das, was Christus dir alles gesagt hat, zu glauben, all diese Dinge, obwohl es natürlich gesehen nicht so aussieht. Praise the Lord. Amen. Spiritual understanding means our spirit, the part of us that is 100% Christ Jesus, understand the things. Ein geistliches Verständnis bedeutet, dass unser Geist, der Teil von uns, der 100% Christus ist, Dinge versteht. Understanding things that it make no sense to even your mind, the natural mind. Dass wir die Dinge verstehen, die natürlich gesehen überhaupt keinen Sinn machen. Believe things, you know, they understand things. They believe things that with five senses they are just opposite. Das geistige Verständnis glaubt Dinge, die im Gegensatz zum den fünf Sinnen steht. That understanding is coming from the spirit. Dieses Verständnis our spirit. Kommt von deinem Geist. Our spirit, the Bible says, be a record. It be a witness. Let's go there in Romans 8. Quickly go to Romans 8. It be a witness. Und sehen hier, dass unser Geist sozusagen bezeugt. Praise the Lord. Hallelujah. Romans 8, verse 16. He said, the spirit itself beareth witness with our spirit that we are the children of God, mm-hmm. even when there is nothing to show for it. Are you getting it? Mm-hmm. You can see Christ when he was here, Jesus. Amen. Mm-hmm. You know, his spirit bear witness that he is the Son of God. When you know there's nothing to even prove it. Wir sehen, no beauty, nothing. Im Leben von Jesus, als er hier war, hat der Geist bezeugt, dass er wahrhaftig der ist, der er gesagt hat, der er ist, obwohl es natürlich gesehen gar nicht so aussah. No place to lay his head. Er hatte keinen Ort, wo er sein Eigen nennen konnte. Amen. Amen. They were going to eat last supper, they have to go and borrow a place. Sie hatten das letzte Abendmahl. Is somebody getting something? Ein Ort, mussten sich sogar Dinge ausleihen und sich aussuchen, sich mieten, danke. Amen. Are you getting it? Mm-hmm. He was going to ride on horse. They have to go and borrow. You can see borrow psyche. You can see it. There's nothing to prove, but he's the Son of God. Amen. And nothing can cancel it. Es gab natürlich gesehen nichts, was bezeugen könnte, dass er der Sohn Gottes ist, aber er war der er war. Amen. Mm-hmm. It's only the natural understanding. People that have the supernatural understanding that can know that this is truly the Son of God. Nur die Leute, die ein übernatürliches Verständnis haben, können erkennen, dass das wahrhaftig der Sohn Gottes ist. Amen. The natural understanding is coming from the natural mind. Das natürliche Verständnis kommt von den natürlichen Gedanken. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. Amen. Again, the kingdom of heaven is a mystery. It's a mystery kingdom. Das Königreich Gottes ist ein Geheimnis. Full of revelation. Und es verbirgt viele Offenbarungen. And not information. Und keine Information. Amen. Amen. And also again, the devil does not care how many songs you sing. Und nochmal, dem Teufel ist es egal, wie viele Lieder du singst. He does not care how many prophecies you know you prophesy. Es ist ihm egal, wie viele Prophezeiungen du vermeintlich prophezeist. How many gifts of this Holy Spirit you have. Oder wie viele Geistesgaben du hast. Even the working of miracles. Oder die, das Wirken von Wundern. As long as you do not understand the kingdom of heaven. Solange du das Königreich des Himmels nicht verstehst. You know, you have you. Solange du das Königreich des Himmels nicht verstehst. You are not free from here. Und du bist nicht frei von Satan. Are you getting it? Mm-hmm. We always get you. Er wird dich immer haben. He knows you lack understanding. Denn er weiß, of who dir, the true past, the true you. Denn er weiß, dass es dir ein Verständnis mangelt, wer du wahrhaftig bist. He knows he can deceive you just like deceive Eve. Er weiß, dass er dich in die Irre leiten kann, genau so wie er Eva in die Irre. Are you getting it? No. Praise the Lord. Hallelujah. And that is why Jesus talks a lot about, you know, about understanding his message. Und deswegen spricht auch Jesus sehr oft darüber, seine Botschaft richtig zu verstehen. Amen. Amen. In Matthew 13, we were here on Sunday. In verse 19, it says, lack understanding. Matthew 13. If you lack, let's go to Matthew 13, please. Wir lesen Matthäus 13, Vers 19 und sehen, dass Jesus hier über das Verständnis gesprochen hat. Praise the Lord. Hallelujah. Matthew 13, verse 19. He said, when anyone heareth the word of the kingdom, the message that you just heard, you have been hearing here. Amen. Mm-hmm. And understandeth it not. A spiritual understanding. Mm-hmm. It might not make sense to your natural mind, but you believe it. Are you getting it? It might be foolishness to the natural mind. That you believe Christ Jesus. Yes. Then cometh the wicked one and catcheth away that which was sown in his heart. The seed he which receives seed by the wayside. Praise the Lord. Amen. Lack of understanding is very dangerous. Der Mangel an Verständnis ist sehr gefährlich für Kinder Gottes. Jesus sagt hier so oft, jemand das Wort vom Reich hört und nicht versteht. Das heißt, es geht nicht darum, dass du das verstehst und nicht nur hörst. Und wenn du einen Mangel an Verständnis hast, dann ist das ein Problem. And in Matthew 13, verse 51, Jesus said unto them, have you understood all these things? They say unto him, yes, Lord. In Vers 51 lesen wir, Jesus sprach zu ihnen, habt ihr das alles verstanden? Sie sprachen zu ihm, ja, Herr. Das heißt, wir sehen auch hier, es geht Verständnis. Are you ready to act on all these things? Bist du bereit, nach den ganzen Sachen auch zu handeln? You really believe all these things and you are ready to act on them. Glaubst du diese Sachen? That is the understanding he's talking about. Bist du bereit, dementsprechend zu handeln? Das ist das Verständnis, von dem spricht. Praise the Lord. Amen. Amen. He asked them if they understood the truth. Er hat sie gefragt, ob sie die Wahrheit verstanden haben. It is not understanding Moses' law. Es geht nicht darum, but Christ's word. Von Mose zu verstehen, sondern das Wort von Christus zu verstehen. You know, a lot we want to prove that they understand Ten Commandments. Viele Leute würden gerne beweisen, dass sie die Zehn Gebote verstanden haben. Are you getting it? Mm-hmm. Amen. Jesus never talked anything about all these commandments. Jesus, he has his own laws. Aber Jesus geht es nicht die 10 Gebote nach Mose. Er hat seine eigenen Gesetze. His laws are the truth. Und seine Gesetze sind die Wahrheit. Amen. Mm-hmm. In Matthew 15, verse 10, he said, hear and understand. In Matthäus 15, Vers 10 sagt Jesus, hört und versteht. He said, hear and understand, because you can hear and not understand. Er sagt, hört und versteht, weil man durchaus hören kann, aber nicht verstehen kann. Because it is not when you hear, but when you understand. Denn es geht nicht darum, einzig und allein zu hören, sondern zu verstehen. Amen. Mm-hmm. It is not when you hear, but when you believe it and you are ready to act on it. Es geht nicht darum, nur zu hören, sondern darum, dem Gehörten auch zu glauben und danach zu handeln. No question. Ohne Fragen zu stellen. Are you getting it? There's nothing like Abba. Ohne Abbas zu stellen. But never pray to have a wife, children, house, car, rich, a wealth, even long life, to be healed and not to be sick. He never prayed to have what man and religion deserve to have today. Yes, Schatz. Paulus hat niemals darum gebeten, eine Frau zu haben, Wohlstand zu haben, Kinder zu haben, langes Leben zu haben, all diese Dinge, woran der natürliche Mensch strebt. Er hat nie für diese Dinge gebetet. Even to pass exam. Oder to have good report from the doctor. Einen guten Arzt zu haben. Für all diese Dinge hat Paulus niemals gebetet. But he prayed. Aber er hat gebetet. Amen. Mm-hmm. He prayed to believe Christ and obey Christ. Er hat dafür gebetet, Christus zu glauben und zu gehorchen. That's understanding. Und das ist Verständnis. That's what is called spiritual understanding. Das ist das, was man geistliches Verständnis. To believe the message of Christ, no matter how hard it is. Die Botschaft von Christus zu glauben, egal wie hart es ist. And never question it. Und sie niemals in Frage zu stellen. Mm. Are you getting it? Mm. If you look at Paul, he was so different. Wenn wir uns das Leben von Paul sehen, praise the Lord. Nothing to show for it. Going from prison to prison, but he still believed. Er hatte natürlich gesehen nichts, was er den Menschen irgendwie zeigen konnte. Er ging von Gefängnis zu Gefängnis und hat trotzdem an Christus festgehalten. Are you getting it? And people making fun of him, but he still believed. Und die Leute haben sich über Paulus lustig gemacht, aber er hat dennoch geglaubt. Amen. Amen. Just like you today. Genauso wie du heute. Your places of work. Auf deiner Arbeitsstelle. You don't even know how much they laugh at you, even at your back. Die ist wahrscheinlich gar nicht klar, die sehen Leute, dich über dich lustig zu machen, selbst hinter deinem Rücken. Amen. Actually, they laugh at Jesus, and not even you. Und sie machen sich eigentlich über Christus lustig. Remember, they laugh him to scorn. He's not different. Yeah, today they continue. Erinnert euch daran, dass sie Jesus auch belächelt haben, und heute machen sie das mit dir. Is that different? You know, the dots. Prevent, you know, even stop his relationship with his father. Das, never. Das hat seine Beziehung zu seinem Vater niemals aufgehalten. Praise the Lord. Amen. Amen. Amen. Paul prayed. In Ephesians 1 from verse 15 to the end, he prayed to understand the kingdom of heaven, the message of the kingdom of heaven. In Epheser 1, ab Vers 15 hat Paulus gebetet, die Botschaft des Königreichs Gottes wahrhaftig zu verstehen. Amen. Amen. Also in 2 Timothy 2:7, he prayed. Auch in 2. Timotheus 2:7 hat Paulus gebetet. Amen. Amen. Men and religion have their ways of understanding things. Der Mensch und die Religion haben ihre eigene Art und Weise, Dinge zu verstehen. Again, prosperity. We are all in all these few things on Sunday. Amen. Amen. Remember that of Joseph. Amen. Erinnert euch an Joseph beispielsweise. Amen. We were there. Amen. Amen. In Genesis. Praise the Lord. Hallelujah. Please go there again and listen to the message. Amen. Hört euch nochmal die Botschaft von Sonntag an und schaut euch die Stelle nochmal an. Amen. You know, Joseph was a slave, but the Bible called him a prosperous man. Joseph war ein Sklave, aber die Bibel nennt ihn einen wohlhabenden Mann. No one will call you a prosperous man here today. Und keiner würde dich einen wohlhabenden Menschen nennen, wenn er dich. Are you getting it? Mm-hmm. No man will call. You know, somebody that is going from bank to borrow money, a prosperous man. Niemand würde einen Menschen, der von Bank zu Bank geht, um sich Geld auszuleihen, einen wohlhabenden Mann. Just like Joseph, no one would call Joseph a prosperous man. Genauso wie Joseph, niemand würde natürlich gesehen Joseph einen wohlhabenden Mann nennen, denn er war ein Sklave. So Lazarus, are you getting it? Lazarus, remember Lazarus and the rich man. Actually, the Lazarus was the prosperous man. Und erinnert euch an Lazarus und den reichen Mann. Though he was a beggar. Eigentlich war Lazarus der wohlhabende Mann, obwohl er ein Bettler war. Are you getting it? Mm. Praise the Lord. Hallelujah. The Lord wants us to prosper. Der Herr möchte, dass wir Erfolg haben. He revealed to us how to prosper. Und er hat uns offenbart, wie wir Erfolg haben. In Joshua 1, you can see it. He said how to prosper, how to have good success. His kingdom is not suffering and smiling. You are rich in heaven. You are not rich here. You have wealth in heaven. You don't have wealth. Look at there is no one that follow Christ and is poor. Und der Herr möchte, dass du ein wohlhabendes Leben lebst. Er möchte nicht, dass du nur im Königreich Gottes wohlhabend bist und hier auf der Erde arm bist und versauerst, sondern er möchte, dass du auch hier ein wohlhabendes Leben lebst. Und das sehen wir auch am Beispiel vieler Kinder Gottes in der Bibel, die ein wohlhabendes Leben hier auf Erden gelebt haben, in Christus Jesus. Amen. Amen. If you look at Abraham, he was rich. If you look at David, he was a king. God knows Solomon. Look, God knows, name them. Are you getting it? Praise the Lord. Amen. Praise the Lord. Let me see. Praise the Lord. Hallelujah. The Lord wants us to be wealthy. Der Herr möchte, dass wir wohlhabend sind. His own prosperity. Es ist sein eigener Wohlstand. What he called prosperity. Das, was er Wohlstand nennt. Amen. Amen. And not suffering and smiling. Mm. Und nicht, dass wir uns quasi, dass wir arm sind und trotzdem lächeln, weil wir arm in Christus sind. Amen. Mm. In 1 Timothy 6, please quickly go there. 1 Timothy 6. First Timothy 6, verse 17. 1 Timothy 6:17. It says, charge them that are rich in this world, that they be not high-minded, nor trust in certain riches, but in the living God, who giveth us richly all things to enjoy. He wants us to enjoy here. His kingdom is not the kingdom of suffering. There's no poverty in heaven. Amen. And that's why you don't accept poverty. Amen. And the Lord never teach us with poverty. Or train us with poverty. Und der Herr trainiert uns und lehrt uns auch nicht mit Armut. Are you getting it? Mm. Praise the Lord. Mm. We are also in 2 Chronicle. Amen. 1. That of Solomon. Amen. Wir haben am Sonntag 2. Chronik 1 gelesen und haben uns Solomon angeguckt, der nach Weisheit gebetet hat. How Solomon was after the Lord. Denn es ging ihm um den Herrn. Amen. And the Lord added all others, all everything unto it, even including long life. Und der Herr hat Solomon alles andere hinzugefügt, sogar ein langes Leben. Amen. Mm. Praise the Lord. Amen. Just ask, Christ's kingdom, prosperity has nothing to do with money. Because prosperity has nothing to do with what they call having wealth. Und Wohlstand, wahrhaftiger Wohlstand, hat nichts mit dem zu tun, was die Welt Wohlstand nennt. You know, they see the fruit as prosperity. Please listen. Sie sehen nämlich die Frucht als Wohlstand. We see the root as our prosperity. Aber wir sehen unsere Wurzeln. I hope you understand. There's the difference between the root and the fruit. Es gibt einen Unterschied zwischen der Wurzel und der Frucht. The Lord wants us to be after the root. Der Herr möchte, dass wir hinter der Wurzel. Christ Jesus is the root. Christus Jesus ist die Wurzel. But there is the fruit, which is having money, having this, having. Are you getting it? Aber es gibt auch die Frucht, die daraus resultiert, zum Beispiel, dass man Geld hat, dass man Autos hat und so weiter. Are you getting it? Then he says, seek first the kingdom of heaven, seek the root. Und in der Bibel heißt es, dass wir erst nach dem Königreich trachten sollen, dass wir erst nach der Wurzel trachten sollen. The true prosperity is the root, just like Joseph. He was a slave, there was nothing, no fruit. But he was a prosperous man. Denn der wahre Wohlstand befindet sich in der Wurzel, genauso wie bei Joseph. Er war ein wohlhabender Mann, obwohl er ein Sklave war. Aber er hatte dennoch die Wurzel. Praise the Lord. Amen. It's already night. Let's stop. Amen. Amen. Please go and listen to the. We continue as the Lord directs us. Amen. Amen. Praise the Lord. Amen.